ganze Kunst und Kultur gestattert von Kopisten, Futuristen, Dadaisten und so weiter, ist weder rassisch begründet noch folglich erträglich. Es ist höchstens als Ausdruck einer Weltanschauung zu werten, die von sich selbst zugibt, dass die Auflösung aller bestehenden Begriffe, aller Völker und Rassen, ihre Vermischung und Verpanschung, höchstes Ziel ihrer intellektuellen Urheber und Führergilde ist. Mit der angeborenen naiven Unbekümmertheit versucht diese kulturelle Ergänzung der politischen Destruktion, als ob nichts geschehen wäre, den neuen Staat mit ihrer Steinzeitkultur zu beglücken. Es kann nicht die Aufgabe sein, einer nationalsozialistischen Kunsterziehung Genies zu züchten, die nur die Vorsehung der Völker schenkt, als vielmehr das vorhandene Kulturgut so wie den unverdorbenen und gesunden Instinkt unserer Bewegung in Schutz zu nehmen vor diesen Räubern und Einbrechern einer fremden Staat- und Kulturauffassung, sofern es sich nicht überhaupt um Schindler handelt. Und das muss eindeutig und klar ausgesprochen werden. Nicht nur die politische, sondern auch die kulturelle Linie der Entwicklung des Dritten Reiches bestimmen, die es geschaffen haben. Und diese Scharlatane täuschen sich, wenn sie meinen, die Schöpfer des neuen Reichs wären vielleicht albern oder ängstlich genug, sich von ihren geschwächten Nebeln oder gar einflüstern zu lassen. Sie werden sehen, dass die vielleicht größte kulturelle und schützerische Auftragserteilung aller Zeiten über sie so zur Tagesordnung hinweggehen wird, als ob sie nie existiert hätte.